A10. Hören Sie. Notieren Sie die Zimmerkategorien, Ausstattung und Zimmerpreise. Wir haben noch ein Einzelzimmer, aber nur mit Dusche. Es geht auch zur Straße. Wie viel kostet das Zimmer pro Nacht? 40 Euro. Mit Frühstück? Ja. Und die Ferienwohnung? Sie kostet 450 Euro pro Woche. Sie ist ruhig und hat eine Terrasse. Ich nehme doch lieber das Zimmer. Wie Sie wünschen.